Zum erfolgreichen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ Hwasong-14 der DFRK gab jüngst Damian Ogbonna, gemeinsamer Vorsitzender des Internationalen Vorbereitungskomitees, für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paekdusan 2017, Vorsitzender des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk und Landesvorsitzender der Fortschrittlichen Volkspartei Nigerias, eine Stellungnahme ab.